Nach dem Tode seines Vaters Theodemir herrscht er über sein damals in Obermösien, also Serbien und Bosnien, angesiedeltes Volk. 13 Jahre steht er in einem seltsamen Verhältnis zu Ostrom. Einmal hochgeachtet, Konsul, Triumphator, Adoptivsohn des Kaisers, durch eine Reiterstatue in Konstantinopel geehrt, umschmeichelter Bundesgenosse und bald darauf drohend vor den Mauern der Weltstadt oder in den europäischen Provinzen des Reiches. Besser wird dieses Verhältnis erst, als im Jahre 481 Theoderich Strabo, das heißt der Schieler, ein Landsmann und gefährlicher Intrigant, am kaiserlichen Hofe stirbt. Trotzdem will schließlich der Kaiser die bedenklichen Beziehungen zu den Goten lösen. Denn konnte man wissen, ob nicht eines Tages der kühne Amala dem Beispiel Odovakas folgte und ihn, der noch immer beanspruchte Herr der Welt zu sein, vom Throne stieße? Es trifft sich glänzend für den Kaiser Zeno, 474 bis 491, dass sich auch die Ostgoten auf der etwas verödeten Balkanhalbinsel nicht mehr wohlfühlen. Der Kaiser ist somit seinem Adoptivsohn nur gefällig, wenn er ihn beauftragt, den Usurpator in Italien zu stürzen. Er hofft dabei, zwei Fliegen auf einen Schlag zu treffen, da er auf die kräftigste Gegenwehr des Angegriffenen rechnet. Byzanz konnte nur der Gewinnende sein, je härter es herging oder wenn der Kampf gar unentschieden blieb. In der Ferne winkte die Wiederaufrichtung des gesamten Imperiums. Solche Hoffnungen durchkreuzt Theoderich durch seine Erfolge in Italien. Im Jahre 488 bricht er auf und stößt im nächsten Frühling in die venezianische Tiefebene vor. Odovaker ist mit seinem Heerband zur Stelle, um sein Reich zu beschützen, er liegt aber am Isonzo und kurz darauf bei Verona. Die Ostgoten bringen diese Stadt, fortan das geliebte Bern des Königs Theoderich, bald auch Mailand, in ihren Besitz. Aus einer gefährlichen Lage, die bald darauf durch eine List von Odovakas Feldherrn Tufa eintritt, retten die Westgoten ihre Brüder. Theoderich kann an der Adda von neuem siegen, der geschlagene König muss in Ravenna seine Zuflucht nehmen. Hier hält er sich noch 2,5 Jahre. Erst als der Ostgote auch über eine Flotte verfügt, geht Odovaker im Februar 493 einen Vertrag ein, der die Tore der unbezwinglichen Meerstadt seinem Gegner öffnet, doch behält der Rugier die Mitregierung. Wie muss das Innere des Geschlagenen von unbändigem Hass gegen den Ostgotenkönig erfüllt gewesen sein, der ihm sein Lebensglück und seine Machtstellung zertrümmerte? Mit dem Vertrag kann es keinem von beiden ernst gewesen sein. Bald darauf trifft den Heerkönig bei einem Gastmahl der Dolch des Theoderich. Angeblich habe Odovaka dem Gotenkönig selber nach dem Leben getrachtet und dieser sei nur der raschere und entschlossenere gewesen, als er von dieser Verschwörung Kenntnis erhielt. Auch der Sohn des Odovaka und seine zuverlässigsten Freunde musste das Schicksal des Königs teilen. Der Kaiser in Byzanz mag aber peinlich berührt gewesen sein, dass der Rugier, den er als Schachfigur gerne aufgespart hätte, so rasch und restlos von der politischen Bühne verschwand. Odovaker ist in seinem Werk ein ebenso einsamer wie später sein Besieger Theoderich. Als der unbekannte germanische Soldat tritt er aus dem Dunkeln Noricums hervor. Wenn wir von dem Reich des Odovaker sprechen, denken wir nur an den König, an kein Volk, an keine persönliche Macht neben ihm. In seinem geschichtlichen Dasein ist er zu kurz gekommen, weil ihm ein weit stärkerer in den Weg trat. Die germanische Heldensage, die so reich wuchert, hat ihm nur im Hildebrands Lied als Otaker eine kurze Erwähnung gewährt. Die glänzendere, glücklichere und reichere Gestalt des Theoderich hat ihn verdrängt und beschattet. Die Sage hat ihn sogar, um einen Kontrast zu gewinnen, mit dem dunklen und grausamen König, zu dem Ermanerich in ihr geworden, verschmolzen. Nun gebietet Theoderich mit seinen Goten über Italien. Er siedelt die Scharen seines Volkes im Norden und Osten des Landes an. Nur verstreut gehen Gotenfamilien nach dem Süden und nach den Inseln. Ein Drittel der Grundstücke muss ihnen überlassen werden. Wo keine gotischen Familien siedeln, muss der Grundbesitzer ein Drittel seiner Einnahmen für den Unterhalt der Goten abgeben. Als König der Goten ist Theoderich von jeder fremden Gewalt unabhängig. Die Oberherrschaft des Kaisers hat er formell anerkannt. Über die römische Bevölkerung übt er die kaiserlichen Rechte, aber nicht das Recht der Gesetzgebung. Er erlässt darum nur Edikte, keine Gesetze. So klafft sein Reich in zwei Teile auseinander, die sich im tiefsten Grunde fremd gegenüberstehen. hier die Herrenschicht der germanischen Eroberer, die nach ihrem germanischen Recht unter gotischen Grafen leben, dort die römische Bevölkerung, die mit Ausnahme der Belastung durch die Abtretung der Grundstücke so weiterlebt, als gäbe es noch ein römisches Reich. Zusammengefügt sind beide Teile durch das gemeinsam bewohnte Land, wirksam allerdings nur durch die Person des Herrschers. Der Heeresdienst ist dem Guten allein vorbehalten. Diogerich hat also das Gebäude des Römertums unverändert aufrechterhalten, nur den längst morsch gewordenen Pfeiler der Wehrkraft durch die germanische Herrenschicht erneuert. Es ist kein Zweifel, dass diese Lösung nicht von unbegrenzter Dauer sein konnte. Sie kann nur um die Persönlichkeit und durch die Persönlichkeit eines genialen Herrschers ihre Kristallisierung finden. Nach seinem Tode wird sich die Verbindung ändern. Die Eroberer müssen sich vollständig durchsetzen und die Besiegten zu Untertanen herabdrücken, oder sie werden selbst zu Boden stürzen. Ein drittes, die Verschmelzung germanischer und römischer Art ist durch den Gegensatz der Religionen, da die Goten Arianer, die Römer aber Katholiken sind, ausgeschlossen. Auch hat der König die Vermischung nicht gewollt. Mussten wir früher die Klugheit und Gewandtheit des Politikers Theoderich, den tapferen Soldaten und kühnen Feldherrn bewundern, so nun den Herrscher von vorausschauender Fürsorglichkeit, Gerechtigkeit und Milde. Das tief zerrüttete Italien erlebt unter ihm eine 30-jährige Friedenszeit und genießt eine musterhafte Verwaltung. Die Wunden früherer Misswirtschaft und Kriegsläufe heilen. Italien ist kaum jemals so sauber und ehrlich regiert worden wie unter diesem Barbaren. Der Herrscher ist gerecht. Den arianischen Theoderich beseelt kein religiöser Fanatismus. Er steht erhaben über den konfessionellen Streitigkeiten. Der Ackerbau in Italien kommt durch das Eingreifen des Königs wieder hoch. Die Ernten liefern zum ersten Mal seit Jahrhunderten wieder einen Überschuss an Getreide. Die Verkehrswege werden ausgebessert. An der Trockenlegung der pontischen und umbrischen Sümpfe wird fleißig gearbeitet. Die tadellose Finanzverwaltung bringt sogar Mittel für die Erhaltung der antiken Baudenkmäler auf. Dabei lässt der baufreudige König selbst bedeutende Werke aufführen. Es erstehen unter anderem sein Palast in Ravenna, die Hofkirche San Apollinare, die Kirche San Vitale und sein einsames Grabmal mit dem wuchtigen Deckstein, der an germanische Hünengräber gemahnt. Dem Ostgotenkönig steht in seinem Herrscherstreben der ihm begeistert ergebene Aurelius Cassiodorus zur Seite, der auch eine Geschichte der Goten geschrieben hat.